Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Ein bisschen habe ich ein Déjà-vu, weil wir vor fast einem Jahr, also wir, ich und Norman hier aufgesessen haben, wieder an einer Straße, die derzeit gar nicht so befahren ist, weil hier viel gebaut wird. Und wir reden über Halle und was uns so bewegt. Und meine erste Frage, warst du beim Xavier Naidoo-Konzert? Nein, ich wusste bis heute Morgen auch tatsächlich nicht, dass er in der Stadt war. Was ja für dich spricht. Ich habe das erst durch die Kollegen erfahren. Ich habe zwar das als Hintergrundgeräusch wahrgenommen, aber zuordnen konnte ich es nicht. Da ist ja jetzt fast jede Woche irgendwie so ein Konzert auf der Tysons. Ja. Die Tysons Bühne ist jetzt wieder belebt. Das ist aber nicht so dein Einzugsgebiet offenbar. Ja, offensichtlich bin ich nicht Zielgruppe dieser Aktivitäten, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass da auf der Tysons wieder so viel passiert. Dass das so ein zentraler Anlaufpunkt wird jetzt im Sommer. Das ist eigentlich ganz schön. Aber jetzt nochmal zu Xavier. Das hast du ja dann offenbar auch nicht mitgekriegt, dass da doch ziemlich breit aufgerufen wurde. Zur Gegendemonstration. Ja, weil der schon ziemlich doof ist. Nee, auch das ist mir entgangen. Was hast du mitgekriegt in den letzten Wochen? Ja, ich hatte irgendwie arbeitstechnisch so ein bisschen den letzten Hochlauf vor den Sommerferien. Wir hatten eine Zukunftsstadtkonferenz am 15. und 16. Juni. Das ist immer noch dein Thema. Juni, das ist immer noch mein Thema. Ja, was habe ich sonst noch mitbekommen von Halle? Halle sich jetzt nicht um den Titel Kulturhauptstadt bewirbt. Wie würdest du das ein? Wie bewertest du das? Ich finde es ein bisschen schade, weil es ja vielleicht dann doch nochmal die Chance gewesen wäre, halt die Aktivitäten und die Bemühungen halt zu forcieren, halt sich zu konzentrieren, halt tatsächlich auch die Kulturszene in Halle halt nochmal stärker zu beleuchten und zu gucken, was es eigentlich noch braucht für eine Kulturhauptstadt. Also das hätte ich tatsächlich als große Chance wahrgenommen. Und am Ende finde ich halt eben auch so ein bisschen die Begründung halt schade, warum es dann halt doch von einem Großteil der Stadträte ja dann halt abgelehnt wurde, dass man ja also vielleicht kein neues Potenzial im Gegensatz zur alten Bewerbung gesehen hat, dass man halt auch ein bisschen Angst davor hatte, dass sich zwei sachsen-anhaltinische Städte sich in Konkurrenz begeben können und vielleicht auch einfach nur Angst hatte, dann halt ein zweites Mal abgelehnt zu werden. Also das finde ich halt ein bisschen schade, halt das so als Begründung dann halt vorzulegen. Angst ist ja ein gutes Stichwort. Genau. Brauchen wir mutigere Stadträte? Gut, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr heikles Thema, weil ich glaube halt, dass auch so ein bisschen in der Ablehnung zum Oberbürgermeister halt resultiert, der genau das halt einfordert, also mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut halt. Und man sich dann halt vielleicht auch dagegen positionieren wollte. Aber ich finde schon, dass jetzt vielleicht der geeignete Zeitpunkt wäre halt tatsächlich mehr Mut und mehr Wagnis an den Mann zu bringen, weil halt Halle es tatsächlich halt geschafft hat, so ein bisschen, ich will nicht sagen Depression, aber aus der Stagnation halt rauszukommen. Und man sieht halt sehr viel, also es bewegt sich halt sehr viel und man muss sich auch, glaube ich, offen dazu bekennen, dass man halt sehr viel auf die Beine gestellt hat in den letzten Jahren, entgegen allen anderen Prognosen halt. Ja, das ist eben das, was ich auch wahrnehme. Ne? Also ich verbuche es jetzt mal unter Selbstbewusstsein. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich in den letzten Jahren doch einiges passiert. Also als ich hierher gekommen bin, 2001, 2002, da habe ich vor allen Dingen Leute getroffen, die gesagt haben, oh, was ist das für eine bescheuerte Stadt hier? Und ich habe mir gefragt, meine Fresse, aber die leben ja hier. Ne? Also warum leben Menschen in einer Stadt, die sie nicht leiden können? Ich habe fast nur Leute getroffen, die irgendwie gesagt haben, das ist eine hässliche Stadt. Und mittlerweile treffe ich Leute, die sagen, doch, Halle? Tolle Stadt. Ja. Das ist so, in 10 Jahren hat sich das geändert. Ja, es ist sehr viel passiert. Was so mein Gefühl ist, ist halt die alten Netzwerke, die damals schon gab, dass es die weiterhin gibt, dass die gut funktionieren, dass aber auch sehr viele neue Leute hinzugekommen sind, neue Aktivitäten, neue Vereine, neue Netze entstanden sind und dass sich das so durch alle Ebenen halt so verwoben hat. Und man hat halt sehr viele Vorzeigeobjekte mittlerweile halt, aber es gibt halt eben auch noch eine sehr solide Basis mit bescheidenen, aber halt schönen Highlights halt, das ist eigentlich ganz nett. Ich finde, die Stadt wurde eben auch wirklich aufgewertet. Ne? Also wenn ich mir angucke, so Ziegelwiese, was ist da vorne, Würfelwiese, also das, da sind ja also gar nicht wilde Großbauten passiert, aber ja, genau. Man hat das Pfälzer Ufer aufgemacht. Ja, und es gibt halt nach wie vor noch so kleine Freiräume. Ich denke, dass die größte Angst oder die größte Hemmnis der letzten Jahre war ja tatsächlich halt, dass man halt noch mehr Bevölkerung verliert, dass man es halt nicht schafft, attraktiv zu werden für Arbeitgeber halt, die Wirtschaft zu konsolidieren halt. Also ich denke, das kann man jetzt eigentlich hinter sich lassen, diese Bedenken halt. Und jetzt für mich halt schon nochmal interessant halt einfach zu sehen halt, also man muss jetzt nicht überheblich oder arrogant werden, aber wir müssen uns jetzt eben auch gegen andere Städte halt, halt durchaus behaupten. Und da wäre mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut durchaus angebracht. Damit schwenken wir jetzt über zu dem Zukunftsstadt-Wettbewerb. Wir haben uns vor einem Jahr darüber unterhalten. Ja. Da war gerade diese Entscheidung, man kommt in die zweite Phase. Genau. Oder so, ne? Ja. Jetzt ist ein Jahr schon wieder um. Was ist passiert? Wo befindet man sich in dem Wettbewerb? Ja, also Halle ist im Prinzip jetzt eine von 23 bundesdeutschen Städten und Kommunen, sage ich jetzt mal, die jetzt noch in der zweiten Phase des Wettbewerbs ist. Also wir haben uns ja gegen Leipzig, Magdeburg und Nordhausen zum Beispiel auch durchgesetzt halt. Also wir sind jetzt im Rennen mit Ludwigsburg, Dresden, Berlin. Also das ist schon nochmal von der Außenwahrnehmung halt für mich halt ganz, ganz wichtig und entscheidend halt. Was sich inhaltlich getan hat, gut, wir haben jetzt drei Aktionsfelder, die hatten wir letztes Jahr definiert. Also wir haben halt nach wie vor den Fokus auf den Hallischen Westen. Also wir haben es ja Halle Neustadt 2050 genannt. Und da drei Aktionsfelder, also einmal halt das Thema Bildung, also wie verändert sich halt Bildung, was brauchen wir halt für Bildungssysteme, Formen, Angebote halt, um zukunftsfähig zu sein. Dann das zweite Thema ist Partizipation und kreative Stadtumfeldgestaltung. Und das dritte Thema ist halt sehr neustadtspezifisch, weil es dann halt um die Entwicklung einer ehemaligen Brache geht, also auch so ein bisschen um die Quartiersaufwertung, aber auch um die Verknüpfung von Neustadt mit dem Weinberg-Campus, also im Sinne von, also auch eine wirtschaftlichen Aufwertung halt, die einen Fokus auf eventuell neue Nutzergruppen in Neustadt hat, also welche Bevölkerung kann man dort halt, könnte man es attraktiv machen, was ist die Zielgruppe in Neustadt halt demnächst? Fangen wir mit dem dritten an, weil das finde ich gerade am spannendsten, weil also zwischen Neustadt und Weinberg-Campus sind ja auch die Weinbergwiesen, die ich total schön finde als ein Erholungsgebiet. Und jetzt redest du von Aufwertung und ich habe Angst, da geht jetzt gleich meine Laufstrecke flöten. Nein, also die Weinbergwiesen und vor allem der Saugraben, finde ich, ist auch viel zu wenig beachtet in unserer Stadtlandschaft als Grünfläche halt. Ja. Und die gehen definitiv nicht verloren, weil die halt tatsächlich auch eine nicht nur die Funktion des Grünzuges hat, sondern auch die Entwässerung halt dort sicherstellen muss, weil das dort auch hydrogeologisch nicht ganz einfach ist. Also wir kennen halt, genau, das Wasser steigt immer. Genau, wir kennen halt das Problem, dass der Neustadt grundsätzlich schon hat, dass wir da im Grundwassergebiet halt stehen halt. Und das genau in diesem Grünzug halt genauso halt. Was aber halt eben jetzt nochmal interessant ist, wie kann dann halt genau der Campus halt den Sprung über den Graben halt schaffen, weil es gibt einen steigenden Flächenbedarf von den Instituten dort und es gibt vor allen Dingen halt einen Bedarf an Dienstleistungen, die es im Campus gar nicht gibt, also Gastronomie, Einzelhandel, also diese alltäglichen Sachen, die dann halt die Leute dann doch wieder zwingen halt in die Innenstadt zu fahren halt, oder wenn man, also da gibt es im Moment eine Unterversorgung, was sicherlich für die Neustadt nochmal interessant wäre, wenn man halt die beiden Gebiete halt deswegen auch schon stärker miteinander verknüpfen würde halt. Da fällt mir ja gerade was ein. In diesem Frühjahr, doch, da war das ziemlich publik, da sollte ja in dieses Heide-Süd-Ding eine Straßenbahnlinie verlegt werden. Und dann gab es ja prompt eine Bürgerinitiative, die das nicht wollte. Und ich habe es überhaupt nicht begriffen. Was ist der Grund, dass Heide-Süd, also den Grund verstehe ich schon, die Straßenbahn ist total laut, aber ich fand das irgendwie ganz, ganz schräg, dass sich so eine Bürgerinitiative dagegen wehrt, an ein Straßenbahnnetz angeschlossen zu werden, was sie ja eigentlich auch näher an die Stadt anholt und urbaner macht. Ja, das ist nochmal interessant. Wir haben das ja auch quasi in der ersten Phase, also in den letzten zwei Jahren halt, breit diskutiert. Natürlich auch mit unterschiedlicher Beteiligung halt, was grundsätzlich halt eben auch genau diese Gebiete an nachhaltiger Mobilität halt brauchen oder halt bereitstellen müssten halt in naher Zukunft. Und da ist tatsächlich die Wahrnehmung halt eine andere. Also dass halt man offensichtlich in Heide-Süd halt schon dieses Klientel hat, was sich ein Leben ohne Auto gar nicht vorstellen kann. Und das sicherlich halt nicht nur aufgrund der Entfernung, sondern das ist dann halt eben auch dieses, dieser Lebensstil halt, dass man zwei Autos braucht halt, wenn man dort lebt und so, wie man dort leben will. Und dass dann natürlich halt sowas wie eine Straßenbahntrasse halt nur als, als Hindernis, als qualitativer Einschnitt und nicht als Aufwertung betrachtet wird. Für die Neustädte wiederum ist es genau andersrum, dass die dann halt am Ende sagen, ja, wir haben zwar jetzt eine Straßenbahntrasse halt in der Mitte halt, aber die Erschließung in der Fläche selber ist halt schwierig. Also Neustadt ist halt sehr viel größer halt. Also das heißt, wenn man halt so ein bisschen weiter weg ist von den Straßenbahnhaltestellen, dann ist es wiederum auch schwierig für die Leute halt und vor allen Dingen halt die Frequentierung nachts und an den Wochenenden wurde halt als nachteilig beschrieben. Also wie gesagt, also die Wahrnehmungen sind halt sehr unterschiedlich. Aber das finde ich ja gerade auch ein spannendes Thema, weil wir hatten Ähnliches in der Merseburger Straße, wo es auch eine Bürgerinitiative gegeben hat, die sagt so, die Straße muss weiterhin vierspurig bleiben, genau. Und wir wollen viel Verkehr. Und also du bist in so Zukunftswerkstätten, ihr denkt in die nächsten 20, 30 Jahre hinein und entwickelt Konzepte, die nachhaltig, ökologisch, und da gehört dann eben auch Verkehrsplanung dazu. Und dann gibt es offenbar eine Bevölkerung oder eine breite Schicht in der Bevölkerung, die das alles totalen Quatsch findet und sagt, mein Auto gebe ich nicht her und ich will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Nee, die Wahrnehmung ist schon richtig, weil das ist natürlich ein sehr großer Paradigmenwechsel, den man dann anstreben müsste oder der sich einstellen müsste, weil man halt nicht nur in den Köpfen, sondern tatsächlich auch in diesen ganzen Planungsvorgaben im Endeffekt da immer noch in die Richtung denkt, dass halt Verkehr muss beschleunigt werden. Also das heißt, man entlastet halt Straßen, indem man halt neue Straßen baut. Man entlastet halt Quartiere, indem man halt Umgehungsstraßen baut, Parkplätze irgendwo anders halt anlegt. Und eigentlich halt von diesem grundsätzlichen Mobilitätsbedürfnis halt nicht abgewichen wird. Also es wird ja sozusagen halt noch zusätzlich gesteigert. Und das ist halt eigentlich genau das Problem, also dass wir halt mit jeder Maßnahme, indem wir halt Verkehr flüssiger gestalten, halt also Autoverkehr oder attraktiver machen, dann natürlich halt eben auch das Bedürfnis nach dem eigenen Fahrzeug halt nach wie vor da ist und auch vielleicht sogar größer wird und eigentlich den Leuten, die sich vorstellen könnten, ohne Auto zu leben, halt dementsprechend auch wieder schwerer gemacht wird. Wir haben seit Jahren, finanzieren wir halt den öffentlichen Nahverkehr halt quer, unter anderem halt durch die Stadtwerke halt, weil einfach die Nachfrage nicht so groß ist wie das, was wir halt bereitstellen halt im öffentlichen Nahverkehr. Also ist die Verwaltung und sind die Denkköpfe eigentlich weiter als... Weiter ist halt schwierig, also das ist halt, ich sag mal, wir sind halt immerhin schon so weit, dass es halt drüber nachgedacht wird, wie man die Stellplatzsatzung halt aufweiten könnte und aber im Endeffekt ist es halt so, also jeder Hauseigentümer muss halt Stellplätze für PKWs nachweisen. Die ganze Kommunalplanung läuft halt darauf hinaus, halt irgendwie Engstellen im Autoverkehr halt zu weiten halt oder zu umfahren halt oder auszubauen. Also grundsätzlich schaffen wir schon die Voraussetzung für noch mehr Verkehr, statt halt massiv dran zu arbeiten, halt einfach dann andere Mobilitätskonzepte zu fördern. Also man spielt ja bei so einem also Zukunftsstadtwettbewerb ja so eine andere Mobilität vielleicht auch eine Rolle, aber muss man da nicht eben nochmal zwei Schritte zurückgehen und also woran denken wir, was für Konzepte, was für einen Wettbewerb machen wir, wenn wir den gewinnen und dann will es hier gar keiner oder es gibt tausend Bürgerinitiativen, die sagen, hier, ihr habt euch das ausgedacht und wir sind gar nicht dabei gewesen, wir wollen das nicht. Ja, also deswegen sind diese Themen interessanterweise dann halt auch immer mehr an den Rand gerutscht und jetzt auch gar nicht mehr so im Fokus halt, sondern man hat einfach gesagt, was haben wir wirklich, was will der Bürger, was wollen die Akteure halt. Das sind halt dann doch eher die sozialen Themen, das sind halt die Fragen nach bezahlbarem Wohnraum, also das ist auch naheliegend halt, aber es ist halt eben schon eine etwas Diskrepanz zu den nationalen Zielen halt zum Beispiel, wo man irgendwie sagt, jetzt muss auch mal das Thema Verkehr angegangen werden, also wenn auch zögerlich, aber das ist völlig klar, wir haben in den letzten 10 Jahren halt den CO2-Ausstoß im Bereich Verkehr nicht senken können, der ist sogar jetzt leicht gestiegen im letzten Jahr. Wir haben die ganze Schadstoffdebatte halt um den Diesel halt jetzt erlebt halt. Also da ist in den letzten Jahren zu wenig passiert, weil man halt von diesem Auto halt einfach nicht abrücken wollte. Und das wird aber jetzt stärker kommen. Also wir sind jetzt da schon im Zugzwang. haben aber immer noch nicht die richtigen Ideen. Ja, also das ist eigentlich das Problem. Also die Technologie ist halt da, aber es nützt ja nichts, wenn man halt am Ende die Akteure lokal halt nicht vor Ort hat. Ja. Also wenn man halt niemanden hat, der tatsächlich halt oder zu wenig hat, die tatsächlich jetzt ein autofreies Leben sich vorstellen können oder die halt lieber mit der mehr Straßenbahn halt nutzen. Wir haben es auch in der Planung halt oder in der Politik halt zu wenig präsent. Aber der Druck wird steigen. Also ich meine, es gibt die EU-Richtlinien, es gibt halt die eigenen Klimaschutzvorgaben. Also da wird relativ viel passieren in den nächsten Jahren. Was ja aber das Problem nicht löst, ne, mit der... Ja, das ist immer das Problem, dass halt man zwar global die Verantwortung erkennt, aber wenn man es dann selber übernehmen muss, ist dann halt durchaus schwierig. Ist halt, also dass man logischerweise halt sagt irgendwie, wir wollen halt das Klima schützen, aber wenn jetzt ausgerechnet bei uns halt der ÖPNV ausgebaut wird oder halt wir in unserer Mobilität eingeschränkt werden sollen, wird es schwierig. So, und das findet man halt eigentlich auf allen Ebenen. Also ich habe auch sehr viele Diskussionen sozusagen auf höheren Ebenen geführt, wo halt behauptet wird, halt, dass auch Halle sich jetzt nicht wirklich engagieren müsste, um halt stärker erneuerbare Energien halt einzubinden. Also das ist halt wirklich, wenn es halt, wenn es an die eigenen Interessen geht, ist natürlich dieser Konflikt mit dieser globalen Verantwortung schon da. Das ist auch klar. Gibt es da Ansätze, wie man Dialog wiederkommt? Also ja. Also die Ansätze werden interessanterweise, und das möchte ich dann doch wieder, das spricht wieder für Halle, das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass man halt sehr stark dann doch den Kontakt sucht zu Leuten, die was anderes praktizieren. Also dass die Transition Town Bewegung zum Beispiel halt in Halle, die ist nicht groß, die ist nicht wirklich präsent, aber das ist interessanterweise von der Stadtpolitik halt schon wahrgenommen wird halt. Und dass sich dann auch der Herr Wiegand halt sich halt mal hinsetzt und halt über alternative Lebensformen halt nachdenkt. Wir haben im Prinzip halt auch auf Landesebene halt jetzt Förderung halt, was die soziale Innovation halt anbekommt. Also im Prinzip, man guckt halt eher da in die andere Richtung, also bevor man halt jemand einschränkt und reglementiert, guckt man jetzt eher dahin, was heißt eigentlich nachhaltig leben halt und wie kann man diese Lebensstile halt mehr fördern, wie kann man dieses Bewusstsein doch wieder stärker halt in den Fokus rücken. Das ist natürlich ein langwierigerer Weg, aber das passiert halt. Ich mache jetzt wieder einen Sprung, also jetzt mal nochmal ganz weg von dem Wettbewerb, weil wir kürzlich hatten wir unsere Radio-Rallye. Da sind wir unter anderem auch auf dem neu gestalteten Steintorplatz gelandet und haben von dort Radio gemacht. Und da gab es immer wieder so das Fazit, das ist doch jetzt hier ein gelungenes Projekt der Stadt, des Stadtumbaus, Stadterneuerung, Stadtmodernisierung. Also was hältst du von dem Steintor-Campus plus Steintor? Also insgesamt strahlt es halt natürlich halt eine gewisse Urbanität aus. Es sind tatsächlich halt Flächen angelegt, die zur Kommunikation halt einladen, halt, die Leute zusammenbringen können. Also ich glaube, planerisch ist das schon ganz gut angelegt. Halt. Die Wegeführung versteht, glaube ich, keiner. Also weder der Fußgänger noch der Radfahrer noch die Straßenbahn. Aber die Straßenbahn kann wenigstens nicht falsch fahren. Aber das ist, also insgesamt ist das, glaube ich, ein Punkt, wo ich denke, sowas hat Halle tatsächlich mal gebraucht. Ob das dann halt funktionieren wird, ist dann die andere Frage. Also, weil, also wenn man sich hier den August-Bebel-Platz halt anguckt mit einer riesen Baustelle und einem Mini-Springbrunnen, da ist tausendmal mehr Leben los, als im Steintor jemals sein wird. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich das drumherum jetzt entwickelt hat und wie es dann halt auch angenommen wird und vor allen Dingen, was man zulässt auf solchen Plätzen. Das ist ja das andere. Ne? Also wenn man halt dann irgendwann mal merkt, also wir hatten es jetzt letztens in Magdeburg, ja, da sind dann halt Leute und das ist das, was man sich immer gewünscht hat, ja, wenn dann halt mal Leben stattfindet. Dann kommen die an sich zu prügeln. Und plötzlich kippt das dann halt auch wieder, ja. Also das ist, also Plätze werden halt eben auch von Menschen gemacht. Wobei das ja beim Steintor wurde das ja schon, also da ist ja ein kleines, also ne, so klein ist das Wohngebiet ja gar nicht, ne? Also alles, was dann so Richtung... Ja, aber ich glaube, es ist halt neu, da ist jetzt relativ viel im Wandel. Jetzt hat man praktisch dort so einen Kristallisationspunkt halt angelegt, also eben nicht nur der Platz, sondern das ganze, der ganze Campus, ja, ne? Genau. Und ich denke, dass das geisteswissenschaftliche Zentrum wird auf lange Sicht halt genau diese Ecke halt stark prägen. Und dann werden dann logischerweise auch die Leute dort diese öffentlichen Plätze halt nutzen. Ja, im Moment ist es halt eher so... Man ja, steht noch viel leer, ne? Steht halt noch viel leer und man ist dann doch auch so im Bewusstsein, glaube ich, eher noch auf andere Plätze fokussiert. Ja. Aber man muss da mal hingehen. Also der Springbrunnen ist toll. Man, also es braucht gar nicht viel. Man setzt sich einfach auf die Bank und wartet, bis irgendein Kind irgendeines Alters sich halt auszieht und dann durchrennt. Ja. Oder erst durchrennt, um dann festzustellen, es ist besser, wenn man sich halt auszieht. Und es passiert schon, also an solchen kleinen Punkten passiert dann trotzdem ein bisschen Leben. Ja. So, Abschlussfrage. Keine Ahnung. Ich habe keine. Hast du eine Abschlussfrage, die du mir stellen möchtest oder beantworten möchtest? Ja, wie schaffen wir es uns, dass wir uns öfters treffen? Auch außerhalb von dieser Serie. Oder nein, vielleicht nicht nur im Hochsommer. Das reden wir mal auf dem Mikro. Ich danke dir, dass wir, also zumindest jetzt, und wir trinken noch einen Kaffee.